Frankfurt an der Oder hat seit heute eine Europa-Universität und wie immer unser Bericht vom New Yorker Aktienmarkt und der Blick in die Kommentare der Morgenzeitungen. Zum Rücktritt von Lothar de Maizière. Die Meldung darüber war schon heute Mittag auf dem Markt, aber erst heute Abend im heimatlichen Brandenburg auf einer Pressekonferenz in Potsdam äußerte sich de Maizière zu den Motiven seiner Entscheidung. Ulrich Leithold zum Auftritt des letzten DDR-Ministerpräsidenten. Der schwarze Anzug schien dem Ereignis angemessen zu sein, doch darin steckte ein ganz anderer Lothar de Maizière, als man ihn gemeinhin kennt, insbesondere aus den letzten Wochen. Am Spätnachmittag in Potsdam, nach einer gemeinsamen Sitzung der CDU-Landesvorstände Berlin und Brandenburg, wirkte der einstige DDR-Ministerpräsident und jetzt Ex-CDU-Vize gelöst. Er strahlte in die Kameras, der ihm sonst eher unangenehmen Journalisten war beinahe zu Scherzen bereit. Um dann doch ernst zu werden, als es um die Gründe für seinen Rückzug aus allen Parteiämtern ging. Sie werden sich vielleicht entsinnen, dass ich bereits im vorigen Sommer immer wieder betont habe, dass neben der Schaffung der staatlichen Einheit Deutschlands mit all den Schwierigkeiten die schwierigste wahrscheinlich werden wird, die Schaffung der inneren Einheit Deutschlands. Und zwar dort die Überwindung der psychisch-mentalen Unterschiede der Menschen, der Frage des Umgangs miteinander, des Respektes vor der gegenseitigen Lebensleistung und Lebenshaltung des anderen. Und ich glaube, dass wir auf diesem Feld, neben den Dingen, die in dem letzten Jahr bewegt worden sind, beispielsweise im wirtschaftlichen Bereich, im organisatorischen Bereich, aber auf dem zunächst von mir genannten Feld bisher am wenigsten weit vorangekommen sind. Schon vor der Pressekonferenz hatte de Maizière seine Partei in Brandenburg für seinen Schritt verantwortlich gemacht. Zu viel Kritik und zu wenig Unterstützung habe er bei den Mitgliedern dort erfahren. Die Kontroverse sei in den letzten Wochen zu sehr an der Kritik seines Hauptwidersachers im Westen, CDU-Generalsekretär Volker Rühe, festgemacht worden. Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diepken wurde nicht müde, de Maizières Lebensleistung als Baumeister der deutschen Einheit zu würdigen. Der Angesprochene selbst blickte in die Zukunft, ohne sagen zu können, ob ohne ihn die Erneuerung der östlichen CDU leichter werde. Für ihn hat die schon 1989 begonnen. Es geht darum, dass in dieser Partei Menschen in Verantwortung kommen, die glaubhaft darstellen, dass sie für den demokratischen Rechtsstaat eintreten. Und da spielen meines Erachtens nach Eintrittsdaten und sonstige Dinge keine Rolle. Sein Bundestagsmandat stehe nicht zur Diskussion, unterstrich de Maizière. Heute sei es bei seiner Entscheidung nur um die Partei gegangen. Und dabei bemühte er häufig die Worte Sensibilität und Befindlichkeit. Nicht nur seine, sondern die der Menschen im Osten sei nicht recht beachtet worden. Das ist das Zeichen, das Lothar de Maizière setzen wollte. Beim Einigungsvertrag habe unsere Kraft, er meint die der DDR, am Verhandlungstisch nicht ausgereicht. Jetzt wirkt er erleichtert und der Betrachter glaubt es ihm, wenn er von einer Anspannung spricht, die da von ihm gefallen sei. Beispielsweise freue ich mich darauf, dass ich am Sonntagnachmittag mit Freunden Streichquartett spiele. Selbst wenn das Wort Bratscher jetzt mitunter ein wenig abschätzig genannt wird, gehe ich immer davon aus, dass es der Neid der Besitzlosen ist. Eigentlich fragten sich die meisten innenpolitischen Beobachter in den vergangenen Tagen nur noch, wann. Denn dass Lothar de Maizière nach dem öffentlichen Hickhack der vergangenen Tage und Woche über kurz oder lang den Rückzug antreten würde, das lag auf der Hand. Wie das politische Bonn de Maizières Parteifreunde und speziell der Vorsitzende der CDU, der Kanzler also, auf den endgültigen Rückzug de Maizières heute reagiert haben, erfahren Sie aus der Zusammenfassung von Henning Frank. Während Helmut Kohl die persönliche Entscheidung von Lothar de Maizière respektiert und es als sein historisches Verdienst bezeichnet, dass er als erster frei gewählter Regierungschef die DDR in die deutsche Einheit geführt habe, bedauert der thüringische Ministerpräsident Josef Duchatz den Schritt, den er jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet hatte. Trifft mich kalt. Wir haben gestern noch zusammengesessen und haben wichtige Dinge auch für die zukünftige Entwicklung unserer Partei beraten. Und da hat er sich nicht dazu geäußert, dass er von seinen Parteiämtern zurücktreten will. Ich bedauere das sehr, denn Herr de Maizière hat ja unbestreitbar große Verdienste für die Entwicklung unserer Partei im Osten Deutschlands und wesentlichen Anteil an den Aktivitäten zur Vereinigung Deutschlands. Auch de Maizières parlamentarischer Staatssekretär im Amte des DDR-Ministerpräsidenten, der heutige Bundesverkehrsminister Günter Krause, hätte es lieber gesehen, wenn von dem Mann, der sich stets als Anwalt der 16 Millionen in den neuen Bundesländern verstanden hat, der Aufbau im Osten länger begleitet worden wäre. Doch seit der, so der Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern selbst, nicht unumstrittene Günter Krause wörtlich, peinlichen Angelegenheit mit den 26 Millionen, habe er einen baldigen Rücktritt nicht mehr ausgeschlossen. Zum Thema Jugoslawien. Immer noch sterben auf dem Balkan Menschen. Und deshalb dürfte sie eigentlich nicht stattfinden, die Friedenskonferenz morgen in Den Haag unter der Ägide der Europäischen Gemeinschaft. Denn eigentlich war ausgemacht, nur wenn der Waffenstillstand hält, wird über den Frieden verhandelt. Die Verhandlungen der EG-Außenminister zogen sich deshalb heute bis in den Abend hin. Dann wurde die Frage entschieden, gibt es morgen in Den Haag eine Friedenskonferenz oder nicht? Die Antwort hören Sie jetzt von Burkhard Birke. Die Friedenskonferenz wird morgen in Den Haag stattfinden, trotz oder gerade wegen der andauernden Kämpfe in Kroatien. Der Waffenstillstand ist nicht mehr Vorbedingung für die Konferenz, sondern seine Wahrung wird zum Ziel der Gespräche. Wenn wir die Waffen schon nicht zum Schweigen bringen, lassen wir uns aber auch nicht durch die Waffen zum Schweigen verurteilen, so die Begründung von Hans van den Broek, dem niederländischen Ratspräsidenten. Die Europäische Gemeinschaft hat keine echte Alternative. Die Konferenz über die Zukunft Jugoslawiens und seiner Völker wird morgen um 10 Uhr bezeichnenderweise im Friedenspalast von Den Haag eröffnet. Die Europäische Gemeinschaft will die letzte Chance auf eine friedliche Konfliktlösung und ihr Gesicht wahren. Für die Menschen in Jugoslawien scheint das morgige Treffen in Den Haag ein, wenn auch kleiner Hoffnungsschimmer. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher: Ich möchte von hier aus an diejenigen, die für die Fortsetzung der Gewalt die Verantwortung tragen, appellieren, diese Konferenz zum Anlass zu nehmen, endlich zu einer Einstellung der Feindseligkeiten zu kommen. Ich glaube, dass uns allen bewusst ist, welche geschichtliche Bedeutung diese Konferenz haben wird. Die Europäische Gemeinschaft wird ihr ganzes Gewicht einbringen, um zu einem erfolgreichen Verlauf dieser Konferenz beizutragen. Auf den Ablaufplan haben sich die Außenminister der Gemeinschaft heute Abend verständigt. Auch ein gemeinsames Protokoll ist bereits entworfen. Es muss allerdings die Zustimmung der jugoslawischen Konfliktparteien finden. 10 Minuten Redezeit für die EG-Präsidentschaft, die EG-Kommission und jede der beteiligten Parteien Jugoslawiens, also das Staatspräsidium, die Bundesregierung und die Vertreter der Republiken. Die Eröffnung soll laut Resolution den Beginn der Verhandlungen über die Zukunft Jugoslawiens und seiner Völker markieren. Die Konferenz unter Koordination des unparteiischen Ex-NATO-Generalsekretärs Lord Carrington bietet den Rahmen. Den Eindruck einer Bevormundung will die EG auf alle Fälle vermeiden. Wir wollen Hilfestellung leisten, so Außenminister Genscher. Dies soll vor allem durch ein sogenanntes Vermittlungs- oder Schiedskomitee geschehen. Ihm werden 5 Verfassungsgerichtspräsidenten aus EG-Staaten angehören. Die EG hat mit Corazzaniti, Badinter und Herzog die Vertreter Italiens, Frankreichs und Deutschlands auserkoren. Die jugoslawische Seite konnte sich heute noch nicht auf 2 Persönlichkeiten verständigen. Diese Aufgabe kommt jetzt wohl auf die bereits nominierten Verfassungsgerichtspräsidenten zu. Dieses Schiedskomitee soll helfen, eine friedliche Lösung, einen Kompromiss auszuloten, der auf allen Prinzipien und Verpflichtungen der KSZE gründet, sprich die Menschen- und Minderheitenrechte, aber auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker respektiert. Klar ist dabei, gewaltsam vorgenommene Gebietsveränderung wird auf keinen Fall die Unabhängigkeit Kroatiens und Sloweniens womöglich anerkannt werden. Die Wahrscheinlichkeit einer völkerrechtlichen Anerkennung steigt mit einem Scheitern der Konferenz. Im Bundestag zu Bonn nach Autonomie strebenden Sowjetvölker. Seit heute sind die Balten wieder frei, ein Bericht von Klaus Kunze. Bestätigung kam am Nachmittag. Außenminister Boris Pankin erklärte vor der internationalen Presse in Moskau, der sowjetische Staatsrat hat beschlossen, Litauen, Lettland und Estland als unabhängige Staaten anzuerkennen. Pankin war, wie er berichtete, zuvor schon als Botschafter in Stockholm und in Prag von der Notwendigkeit dieses Schritts überzeugt. Im Staatsrat, der seine erste Sitzung überhaupt heute mit der Anerkennung der baltischen Staaten begann, trat er als energischer Befürworter auf. Nach den skandinavischen Nachbarn einer Reihe westlicher wie osteuropäischer Staaten hat sich die Sowjetunion verhältnismäßig spät entschieden. Die Schwierigkeiten wurden seit 1988 deutlich, als Estland seine Souveränität erklärte. Gorbatschow brauchte Zeit, um die Dringlichkeit und Bedeutung des Problems überhaupt zu erkennen und antwortete schließlich mit einer legalen, aber langwierigen Möglichkeit, aus der Union auszutreten. Der einmal in Gang gekommenen Entwicklung wurde von Moskau bis in die letzten Wochen mit grobschlächtiger Gewalt und administrativen Fallstricken geantwortet, vom gescheiterten Wirtschaftsboykott ganz zu schweigen. Der Janajew-Putsch hat die Situation noch einmal verschärft, sein Scheitern aber die Wende eingeleitet. Schoben sowohl der oberste Sowjet wie in dieser Woche der Volkskongress das Problem noch vor sich hin, so hat der gestern erst neu geschaffene Staatsrat die überfällige Entscheidung heute binnen 30 Minuten getroffen. Dem Staatsrat gehören neben Gorbatschow die höchsten staatlichen Vertreter von 10 der vormals 15 Sowjetrepubliken an. Er arbeitet, bis es eine neue Union anstelle der alten geben wird. Ihm obliegt, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheits- und Außenpolitik zu koordinieren. Der lettische Präsident reagiert zurückhaltend auf die Anerkennung aus Moskau. Erst müsse man lesen, was genau in dem Beschluss stehe. Der Staatsrat selbst sieht ernsthafte Verhandlungen in nächster Zeit als notwendig an. Unabweisliche Probleme ergeben sich aus der wirtschaftlichen Verflechtung der bisherigen All-Unions-Volkswirtschaft, aus gemeinsamen Auslandsschulden, der Verfügung über Goldreserven, aber auch aus dem aufgebrochenen Sicherheitssystem an der Ostseeküste und aus dem weiteren Schicksal des teils sehr hohen russischen Bevölkerungsanteils in den baltischen Republiken. In der ersten Staatsratssitzung wurde außerdem beschlossen, ein Komitee zur Reform der Streitkräfte und ein Komitee zur Koordinierung der Verteidigungsprobleme, das die 10 Republiken vertritt, zu schaffen. Wie sich in der Zeit nach dem Janajew-Putsch herausstellte, ist ungeklärt, wie gemeinsame Verteidigungsaufgaben und die von den einzelnen Republiken beanspruchten nationalen Garden in Einklang zu bringen sind. Zudem beabsichtigen Kasachstan und die Ukraine, die auf ihrem Gebiet lagernden nuklearen Waffen nach Russland umzulagern. Die Frage, was weiter damit geschieht, muss beantwortet werden. Hinsichtlich einer künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit war sich der Staatsrat einig, dass alle Vereinbarungen von der Selbstbestimmung in den Republiken ausgehen müssen. In die berechtigte Freude darüber, dass die Gerechtigkeit nach über 50 Jahren für die Balten, für die Litauer doch noch gesiegt hat, fällt ein erster großer Wermutstropfen. Die wiedergewonnene Freiheit der Litauer könnte in ihrem strahlenden Glanz beschmutzt werden, wenn sich die Aussagen litauischer Justizbeamter bestätigen, man sei dabei, litauische Kriegsverbrecher, alte Nazi-Kollaborateure also, zu rehabilitieren. Die Reaktionen in der amerikanischen Öffentlichkeit fielen sogleich verheerend aus für Litauen. Aus Washington dazu Gunnar Schulz-Burke.